Die KI-Welle kommt. Und jetzt? Der 61. Stock des Salesforce Towers gibt den Blick frei über das Silicon Valley. Die Abendsonne taucht San Francisco in ein warmrotes Licht. Schiffe bahnen sich ihren Weg unter der ikonografischen Golden Gate Bridge entlang. Autos drängen sich dicht an dicht auf dem US Highway 101, der San Francisco mit dem Rest des Silicon Valley verbindet. Wir stehen am Beginn einer neuen Zeit, sagt Clara Shi. Ihr Blick gleitet durch die bodentiefen Fenster über die Stadt. Dann schaut sie mich an. Seit 20 Jahren arbeitet sie an Themen der künstlichen Intelligenz, sagt die in Stanford und Oxford ausgebildete Informatikerin, die heute den KI-Bereich beim Technologieunternehmen Salesforce leitet. Aber ich habe noch nie so eine Innovationskraft und Geschwindigkeit wie heute erlebt. Ob beim Schreiben von Computercode, in der Medizin oder im Bildungsbereich, überall würden im Wochenrhythmus neue Ideen entwickelt, wie sich KI einsetzen lasse. Die Möglichkeiten scheinen grenzenlos, schwärmt Shi. Salesforce ist eigentlich eine Firma, die Geschäftsprozesse besser machen will. Unter Shi forscht das Unternehmen aber auch in ganz anderen Bereichen. Salesforce will Teil des KI-Hypes sein. Ein Experimentierfeld sind medizinische Anwendungen. Unter dem Namen ProGen spielt Salesforce neue Wege durch, um mit Hilfe KI-basiert entwickelter Proteine Krankheiten wie rheumatoide Arthritis und Multiple Sklerose zu behandeln. In einem anderen Pilotversuch lässt das Team von Shi per KI Drohnenaufnahmen von der Küste von Kalifornien analysieren, um die Bewegungen von weißen Haien zu erkennen. Damit sollen Surferinnen und Schwimmer künftig frühzeitig vor den Tieren gewarnt werden können, um Haiangriffe zu reduzieren. Ob in San Francisco, Berlin, Paris oder Peking, überall auf der Welt sehen Technologiepioniere eine grundlegende Veränderung heraufziehen. Einige von ihnen haben sie in diesem Buch kennengelernt. Künstliche Intelligenz wird unser Leben verändern, so viel ist klar. Wann und wie genau, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Manche Berufe werden verschwinden, viele Berufe werden sich verändern, einige ambitionierte KI-Firmen werden scheitern, dafür werden andere ihren Platz einnehmen. Der Wandel zu einer von KI geprägten Welt ist nicht mehr aufzuhalten. Jetzt ist die beste Zeit, um sich intensiv mit der Technik zu beschäftigen. Menschen wie Clara Shi trauen sich an völlig neue Bereiche heran und wollen austesten, was mit KI alles möglich ist. Wenn Sie eine zentrale Botschaft aus diesem Buch mitnehmen, dann lassen Sie es diese sein. Probieren Sie die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz aus. Schauen Sie sich selbst an, wo und wie die Technik in Ihrem Alltag, Ihrem Beruf oder im Privatleben helfen kann. Die Chancen sind gewaltig. Niemand kann sicher vorhersagen, was passieren wird. Genau das macht diese Zeit so spannend. Manche KI-Werkzeuge für Ihre Arbeit oder Ihren Alltag werden nützlich sein, andere entpuppen sich vielleicht als überflüssige Spielerei. Wir können Sie nur ermuntern. Sammeln Sie Ihre eigenen Erfahrungen. Es lohnt sich. Auch wir experimentieren mit KI. Dabei ist es natürlich nicht so, dass eine einfache Eingabe in einen Chatbot ausreicht, um einen guten Text zu erstellen. Prompts zu schreiben, also die Eingaben für Text- und Bildgeneratoren, wird im 21. Jahrhundert zur neuen Kulturtechnik werden. Es braucht Zeit und viel Übung, um sie zu beherrschen. Auch wir sind noch lange keine Profis darin. Aber schon heute hilft uns KI, unsere Informationen zu sortieren, Nachrichten von fremdsprachigen Websites zu übersetzen, Interviews abzutippen, Ideen für Überschriften zu entwickeln und Tippfehler aus Texten zu fischen. All das gefährdet nicht unsere Jobs, sondern ermöglicht uns, sie besser zu machen als je zuvor. Es wird sich ein neues Zusammenspiel zwischen Maschinen und Menschen etablieren. Das gilt nicht nur für Programmierer, sondern auch für viele andere Branchen, beispielsweise auch für uns Journalisten. Einige Aufgaben im Redaktionsalltag kann eine künstliche Intelligenz heute schon besser und schneller als wir. Diese Aufgaben wird eine leistungsfähige KI bald übernehmen. Aber wir sind auch überzeugt, dass Robo-Journalisten uns Reporter nicht verdrängen können. Es braucht Journalisten, um Fragen zu stellen, die noch nicht gestellt wurden, Dinge herauszufinden, die andere verheimlichen wollen, Orte zu besuchen, die den meisten Menschen und auch Bots versperrt bleiben. Für dieses Buch sind wir durch die USA und durch Europa gereist. Wir haben Zugang zu Unternehmen und ihren Pionieren bekommen, die in uns und unsere Reputation vertrauen. Und viele Dinge, über die wir hier berichten, haben uns Menschen erzählt oder bestätigt, die gar nicht mit uns hätten reden dürfen. Eine KI kann nicht auf diese Weise auf Recherche gehen. Das ist und bleibt unsere Aufgabe. Das Beispiel des Künstlers Boris Eldaksen hat eindrücklich gezeigt, dass es erfahrene Fotografen sind, die die besten Voraussetzungen haben, ein ganz bestimmtes fotorealistisches Bild zu generieren. Wer wüsste besser, was es alles für Kameraeinstellungen und Perspektiven zu berücksichtigen gibt? Professor David Matusiewicz hat sich mit DX2 einen digitalen Zwilling geschaffen, der Studierenden künftig zu jeder Tages- und Nachtzeit die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre verständlich machen soll. Es ist die Kombination von menschlicher Erfahrung mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, die besonders vielversprechende Anwendungen möglich machen kann. Ob Sie Lehrerin sind, Steuerfachangestellte, Bürgermeister, Ärztin oder CEO eines Unternehmens, Sie können es so handhaben, wie Alan Turing es seinen Zeitgenossen schon 1950 vorgeworfen hat. Sie können glauben und hoffen, dass KI-Assistenten ihre Arbeit noch für lange Zeit nicht so gut ausführen werden wie Sie, weil schon die Vorstellung zu schrecklich wäre. Oder Sie probieren sie einfach mal aus. Die gute Nachricht ist, wenn es nicht gleich gelingt, war es nie so befriedigend wie heute, den Computer einfach anzufluchen. Ein wohlerzogener Chatbot wird sich vermutlich sogar bei Ihnen entschuldigen. Sie hörten Inside KI, wie künstliche Intelligenz und ihre Pioniere unser Leben und Arbeiten revolutionieren. Von Larissa Holzki und Stefan Scheuer. Gelesen von Patrick Twynham. Für Saga Egmont.